tolles, wundervolles Lied. Garantiert nicht strafbar, weder Text noch Melodie. Ihr werdet aus allen Wolken fallen, selbst simple Gehirne können den Text nicht lesen. Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali. Bei der Staatsanwaltschaft begann derweil ein anderer Tanz. Man prüft dort zurzeit die strafrechtliche Relevanz. Die Polizei beschlagnahmt erstmal die Noten. In ganz Brandenburg ist das Summen der Melodie verboten. Gestern hat der Bettner im Fernsehen die Leute gewarnt. Das sei ein böses Lied, nur so als harmlos getarnt. Die Antifa sucht bereits den Urheber. Gestern Abzeichen der Straßenbahn, sogar einen Aufkleber gegen Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali. Aber lass diesen Abschaum noch brüllen und schreien. Rotz und Wasser heulen und Gift und Galle speien. Wir werden weiter unser Liedlein singen. Es macht einfach Spaß, dieses Band zur Weißglut zu bringen. Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali. Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali. Tralali, tralala, tralali, tralala, tralali. Also in Heise müssen Sie auch noch einsperren. Das mache ich auch.